Zum 63. Jahrestag des großen Sieges des koreanischen Volkes im Vaterländischen Befreiungskrieg fand am 21. Juli in Sofia, Bulgarien, eine feierliche Zusammenkunft statt. An der Vorderseite des Veranstaltungsplatzes hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Parteien und Organisationen wie der Partei der Kommunisten Bulgariens und der Bulgarisch-Koreanischen Freundschaftsgesellschaft sowie die Massen teil. In der Veranstaltung wurden die Glückwunschtelegramme für Genossen Kim Jong-un angenommen.